Ein Dauerthema der Programmratssitzungen ist angeschlagen. Bischofs Überblendtechnik verbreitete sich rasch. Was nicht zuletzt damit zu tun hatte, dass er häufig als Gast bei anderen Sendern Regie führte und dabei sein kleines Potentiometer stets mitnahm. So auch nach Leipzig. Dort war man begeistert von den neuen Möglichkeiten und nutzte sie gleich für ein akustisches Städteporträt von Zürich. Zürich 1915 bis 17 hieß es. Damals war die Stadt so etwas wie eine neutrale Insel im kriegführenden Europa, ein Fluchtziel für Emigranten und zugleich die Wiege von Dada.